Die verdammte Zeit rast einem förmlich davon. Wieder liegen 7 Tage hinter uns. Was heisst, dass dein liebster Elektronika-Podcast aufs Neue ein kleines Comeback feiert? Wie immer mit dem Besten, was elektronische Musik aus der Schweiz und überall sonst so zu bieten hat. Die erzwungene Selbstisolation liegt bald ein gutes halbes Jahr zurück. Während sich das neue Normal im Alltag eingenistet hat, wird noch immer die Sicherheit der lokalen Dancefloors in der Öffentlichkeit verhandelt. Wenn die sorgenfreie Rückkehr vom Rave endlich bevorsteht, weiss niemand. Darum liefert Ampere pünktlich zur Reanimation der Clubsaison ein gemischtes Säckchen voller Perlen aus einer Vielzahl an Genres. Immer irgendwo zwischen Fingerpistolen und Chillout am Hin- und Her oszillieren. Die neueste Folge von Ampere ist wieder vollpackt mit Starkstrom, der deinen Puls je nach Härtegrad auf- oder abdruckt. Zurückgelehnte Haus, gebrochene Ambient und andere elektronische Tagträume gehen Hand in Hand mit ekstatischem Dancefloor-Material, Beats to Smoke to und ein, zwei Sachen, um die Kapuze tief runterzuziehen. Alle Tunes gibt es natürlich wie immer in der wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Wir starten beim Ground Zero, das ist die 48. Folge von Ampere, mit mir und Benny, hier auf SRF Virus. Bekanntlich nicht beim Gipfel an, sondern macht den ersten Griff in wohliger Nähe zum Boden. Gemäss diesem Sinnbild haben wir uns smooth mit dem Track «Intercambio» vom Argentinier Sidi Rum eingroovt. Einer zurückgelehnten Nummer, die via einem Lausanner Label «Hawaii Bonsai» die Anden und Alpen ein Stückchen näher zusammenrückt. Per Liebesgrüße aus dem Zürich Underground kehren wir zurück in die Vertrautheit von der Heimat. Die Viererbande «Les Points» besteht aus exzellenten Digger- und halsbrecherischen DJs, die unter anderem den Kunstraum «Mikro» schmeissen, Teil von der Rhizom-Organisation sind und nebenbei noch etwa 3 Labels kuratieren. Auf dem Track «FDDD» aus dem 2015 liefern sie mit einem verträumten IDM-Bubbler das ideale Afterparty-Material, Leichnampose und Synapsen entspannen. Anstoß bei SRF Virus. Auch mit dem nächsten Tune bleiben wir in der näheren Vergangenheit. Morris Audio ist eines von etwa gefühlt 17 Labels vom Schweizer Tech-House-Pionier Stefan Riesen, der im 2018 genug Gründe zum Anstossen hatte. Vor zwei Jahren hat man nämlich mit einer Compilation der 100. Vinyl-Release unter eigener Flagge feiern. Unser Highlight von dieser Scheibe kommt vom Berliner Iron Curtis und heisst Ultraviolet. Ein super sweeter Minitrip durch die delikaten Stunden von einer Clubnacht mit eiskalter Synth-Hypnose für heisse Momente auf dem Dancefloor. Who would have thought? Aber nach einem Banger-Hattrick aus der Schweiz legen wir mit dem nächsten Tune ein weiteres Schittli Qualität aufs Feuer. Nach einem mehr oder weniger smoothen Warm-up steigt mit dem Gerd Jansson-Remix vom Track State of Resilience das Thermometer unaufhaltsam nach oben. Das Original kommt vom Zürcher Ausnahmeproduzent Lex, der letzten Monat ein neues Remix-Package gedroppt hat. Dort drauf dreht der Jansson den Funk-Regler aufs 11 und unterzieht das dabbige und entspannte Original in einer radikalen Dancefloor-Kur und spickt uns damit von der Sonnenliege an die Poolparty. Falls du das Jahr also noch einmal einen Schirmli-Drink willst, hast du damit den nötigen Soundtrack dazu. Gewohnte Ampere-Hörerinnen ist vermutlich bereits klar, dass Hyperdub nicht näher am Herz der Redaktion sein könnte. Momentan ist das britische Kultlabel rund um den Mastermind Code 9 wieder ordentlich on fire. Mit dem Release vom dritten Album von der Jesse Lanza zum Beispiel haben sie bereits früher in diesem Jahr gezeigt, dass im 2020 nicht alles eine Toilette müsse. Neben der Frau Lanza verewigt sich im 20 ein weiterer Hyperdub-Mainstay auf dem Label, Iconica oder Iconica. Ihres Zeichen britische Botschafterin für Bass-Experiment meldet sich mit ihrer Hollow-EP nach 3 Jahren Pause eindrücklich zurück. Dort drauf gibt es 6 Tracks voller Kontrast. Unsere Favorite heisst A-Void und läuft jetzt hier bei Ampere auf SRF Virus. Wir schweben weiter auf dem Schalldruck von der englischen Basstradition, bewegen uns aber vom britischen Keller Richtung schönste Stadt der Schweiz, nämlich nach Luzern, von wo aus der Klangtüftler Nui Unit, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, seit ein paar Jahren für freshe Wellen auf dem Vierwaldstättersee sorgt. Der Producer bewegt sich gerne in experimentellen Club-Sounds, wie man es unter anderem von Nightslugs und Janos kennt. Auf HML aus dem 19 wird die Körpertemperatur per eiskalter Ästhetik abgekühlt. Grund genug, also mit unkontrolliertem Gezappel dagegen zu heben. Ordentlich high on live steigen wir in Retro Express Richtung Holland, wo der Hypeboy Coco Bryce wie so oft 90s ziemlich real aufleben lässt. Der Dude hat bereits seit dem 2009 unter verschiedenen Namen rund, Moment, 95. Yep, 95 Alben und EPs released und dabei seinen traditionsbewussten Jungle Sound kontinuierlich verfeinert. Seit ein, zwei Jahren ist seine Krassheit endlich im Fokus der Aufmerksamkeit angekommen. Während die Welt so quasi untergeht und alle wieder gerne in den 90ern wären, gibt es auf dem Track «Gagaku», einem meiner Lieblingstunes von ihm, tonnenschwere Subs und messerscharfe Breaks für eine moderne Zeitreise par excellence. Aus Jungle und Hardcore ist im Vereinigten Königreich bekanntlich Drum and Bass und so einiges anderes entstanden. Somit ist es ziemlich naheliegend, dass wir uns mit dem nächsten Tune von den 90ern zurück in die Zukunft warpen. Coming In ist einer meiner liebsten DNB-Tunes vom 20, nämlich Independent von Halogenics. Tune im Vereinigten Königreich, ebenfalls mit einer Nummer, die mich bereits seit einigen Wochen begleitet. Der Londoner Model 86 gehört meines Erachtens zu den wohl most underrated Producer, die sich im Spektrum von modernem Bass so ausleben. Sein Gesicht zeigt auch wirklich ungern, dafür gibt es Emotionen und ganz viel Amore. Auf dem selbstreleaseden Track All Day, All Day gibt es super süße Texturen, Steel Drums und butterzarte Vocal Samples, die den Track per Bodycheck in die Popsparte rücken. keine Ahnung, warum in dieser Ampere-Folge so viel für unterwegs ist, aber auch der nächste Tune gehört zu meinen liebsten Neuentdeckungen vom Corona-Jahr. Der UK-Hip-Hop-Newcomer Finn Foxel liefert mit dem Track «Mystery» pure Zurückgelehntheit und überzeugt mit seinem stoischen Flow und seinem trockenen Humor auf einem entspannten Garage-Beat. Die Lava La Rue stäbt sich noch das Feature ab und macht das Ding noch eine ganze Ecke smoother. Ich vermute schwer, dass das Ding in meinem Jahresrückblick auf Spotify ganz weit oben wird sein. Die Scheibe hat während der warmen Monate für ordentlich Schwerelosigkeit gesorgt und begleitet mich vermutlich auch noch in Herbst hinein. Well, the time goes a mystery. Now I know my ex miss me. That suddenly I'm so tipsy. All that rum just caught up. And I'm nothing like a favorite rapper, see. They just wanna talk crud. You keep mistaking lust for love. I keep mistaking lust for love. Bro asked me, what you want from shop? I just told them that I'm not fussed. Like I put within you my trust. Been talking to this queen and she won the whole world on a rush. Like, big city, big dreams. I got some big smoke for big lungs. Doing the 12 just trying to get funds. Done a running home on my stack. Touch base, called that home run. Like a jump counter for the cake and you're still on floor trying to get crumbs. Better love and vibes on the place. We got no apologies, call you young. When I see a smile up on your face, dog, we build this up, look what we done. Where the time goes, a mystery. Now I know my ex miss me. Like suddenly I'm so tipsy. All that rum just caught up. And I'm nothing like your favorite rapper, see. They just wanna talk crud. You keep mistaking lust for love. I keep mistaking lust for love. And they can't put me in a box. When they tried, I had to break through. Last week, me and bro took a loss. Bounced back next day, what a great move. Last year, she couldn't give a toss. Now, suddenly, I'm such a great dude. Had to swap a voss with a voss. Swapped out of me with a grapefruit. Boy used to send me to shop. Now, I just drop in my odds of the great food. And I feel like a wizard of Oz. In my sauce, I'm a boss, got a pay dues. And I don't cause trouble with my G. Happily gonna ride if I say to. We played in the dirt like the sandlot kids. Role models weren't Babe Ruth. Where the time goes, it's a mystery. Now I know my ex miss me. Like suddenly I'm so tipsy. All that rum just caught up. And I'm nothing like your favorite rapper, see. They just wanna talk crud. You keep mistaking lust for love. I keep mistaking lust for love. Where the time goes, it's a mystery. Now I know my ex miss me. Like suddenly I'm so tipsy. All that rum just caught up. And I'm nothing like your favorite rapper, see. They just wanna talk crud. You keep mistaking lust for love. I keep mistaking lust for love. Keep mistaking love and lust. Generation lacking in trust. Two sides like Gemini, but I swear I'm on the cusp. And these men don't love to lie. Like, have you ever made her bust? Doing up dirt, brushing the dust. Tearing my verse, man, I get cussed. Gone twos in the basement. Double tapping, my bars be flagrant. Got edibles, babe, wanna taste them. That's a statement. Burn a nag, shampoo in the back like it's product placement. Do a face mask, meditation. EM98 to the nation, yeah. Doing up life to the full, but I ain't doing up time wasting. Spent bare time trying to change him. He not add to the equation. And I know that we all imperfect, but baby girl, he just ain't worth it. So I told myself, be on the surface, love lurking. Mistaken love and lust, generation lacking in trust. Mistaken love and lust, generation lacking in trust. Mistaken love and lust, generation lacking in trust. Mistaken love and lust, generation lacking in trust. Where the time goes, a mystery. Now I know my ex miss me. Like suddenly I'm so tipsy. All that rum just caught up. And I'm nothing like your favorite rapper, see. They just wanna talk crud. You keep mistaking lust for love. I keep mistaking lust for love. Wir bleiben ab sofort bis kurz vor dem Ende dieser Folge in der UK Bass Bubble mit all seinen Auswüchsen. Nur kommt der nächste Track nicht aus dem Vereinigten Königreich, sondern direkt aus der Eurozone. Genauer aus Deutschland, noch genauer aus München. Wenn der Ski Mask eine neue EP ansagt, verliert die Hälfte vom Internet für ein paar Wochen ordentlich den Verstand. Und für das gibt es auch genug Gründe. Der deutsche Querdenker hat bisher mit jedem Release ins Schwarze getroffen. So auch mit seiner neuesten Scheibe, die wieder über das Münchner Hype-Label Alien Tape rausgekommen ist. Der Track IT Danza ist besonders hängen geblieben. Bumpy Bassline und Fizzy Rhythms treiben uns literweise Schweiß aus den Poren. Herbstanfang hin oder her. We'll be right back. SRF Virus. Wie bereits vorher erwähnt, bleibt der Vibe englisch, der Sound aber für die nächsten zwei Tunes heimatlich. Vom bayerischen Dancefloor-Massaker geht es zurück in die Keller der Schweiz mit gerade zwei Tunes vom gleichen Label. Die Alpennation hat ja auch ein bisschen Dubstep-Tradition. Eins der Labels, das längste Atem beweist, ist Sabotage Records aus Basel, wo unsere Magengegenden bereits seit 8 Jahren mit Tiefdruck aus aller Welt verwöhnt und mit den nächsten beiden Tunes zeigt, warum Darkness manchmal mehr als angebracht ist. Zuerst gibt es düsteres Stuff vom Japaner Dimness mit City One Ghost. Gerade auf Abend gibt es einen Cut aus dem 19 vom Straßburger Electre. Was genau dort Connection zur Limmatstadt ist und warum die EP Queen von Langstrasse heisst, wissen wir nicht. Der Titel brennt aber und die Scheibe läuft trotzdem auf Repeat. Guns out, the price is costly. I'm on a team and I don't drink coffee. Just like ice, but reception is frosty. Locked inside, when I'm on the mic, the rounds drop inside. I ain't got a pistol cocked inside, but I will bring you to a stop. Stab a bit of it about the K-Day label. Traitor, coward, you wear those labels. You haven't got a lot you can bring to the table. I come to your yard and I leave you disabled. What's the cost of the verdict? On judgment day I return with, I'm a giver, deliver that service. Believe I'm king, you're covered in bird shit. That's why you're smelly. Since day one I've had a hugger of my belly. You got a face for radio and say we go. Turn on Jerry McKay, you're on the telly. Northern monkey, that's what they call me. Big up my money man from down Chorley. I'm a big dog in order to corgi. Don't wanna be left home alone like Macaulay. Colton, what's the point in sulking? You're a glass half empty kind of guy, won't lie, I'm at a glass half full thing. That's why I'm a winner, bruv. What you eating for dinner? I'm having a Sunday roast, not trying to boast, but you're not. That's why you're thinner. It's man like Hoagie. If you're a head round these parts, you know me. Watch me go viral like homie. Cause I'm only starting slowly. Nah, can't get past me, nah. You can't outlast me, nah. Leave your legs to the cast, Nina, Nina. That's the ambulance, Nina. Coming straight for the crew that crackle. If you're ready for the battle, put out the track with a quit that chance. They know to the ground, who rides like a rattlesnake. Still, my mind is a piece of cake. I'll take a big bite off. Man, know that you're fake, all your flows are fake. Now you can't sleep with a light on. My mind stays heavy, mate. Watch me generate flows when I levitate. Meditate. I got bars that will devastate. And I levitate, part of my renegade. You better keep your focus. I'm that man that sold his soul to the coldest. Stay back to the oldest. Trick it up like hold his poison. Tschüss! Coming in ist officially ein Blast from the Past. Sepulchre, das Duo aus Braille und Machine Drum, haben zum Ende der 2000er ordentlich Staub aufgewirbelt. Dubstep ist gerade auf dem Weg nach Hause gewesen und aus dieser Ursuppe ist während einiger Jahre ziemlich viel spannendes Zeug aufgestiegen. Zmitz drin hat der Scuba mit seinem Hotflash-Label dem Duo einen Unterschlupf für ihren Hochglanz-Dubstep geboten. Der Track «Pencil Pimp» kommt von ihrem Debütalbum und ist mit Dubby Chords, cineastischen Klangflächen und einer dicken Bassline der perfekte Cocktailbanger. We'll be right back. Wie immer kommen zum Schluss von einer Amp erfolgt die richtige Perle ans Tageslicht. «Coming In» ist so ein Track, der eine Antithese zu der TikTok-Aufmerksamkeitsspanne ist. Etwas, wo man sich besser in voller Länge und somit auch in seiner vollen Tragweite gibt. Etwas, das erst durch das seine wahre Wirkung entfaltet. Der Hodge hat sich schon vor langer Zeit in unsere Herzen gespielt. Dass er die Liebe aber mehr als verdient hat, stellt er immer wieder, vor allem mit nice Banger unter Beweis. Auf seinem Remix von «Plants», im Original von «Lore», macht er, was er am besten kann. Epische Synths, Killer Bass und treibende Perkussion fürs erfolgreiche Davonschweben. Bevor wir den Kopf endgültig in der Erdumlaufbahn verlieren, setzen wir kurz vor dem Schluss dieser Episode zu einer finalen Punktlandung an. Frisch aus dem Labor erreicht uns eine bittersüße Nummer aus der Westschweiz, und zwar ist die neue Single «A Light Speed» von Hyper Opal. Zurücklehnt, entspannt, in der Zeitlupe gefangen und mit einer grossen Träne vergießend, geht es per Lichtgeschwindigkeit Richtung nächste Woche. Big Ups sind bei der 48. Folge von Amper dabei gewesen. Wie immer findet ihr alle Tunes von dieser Show in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und alle bisherigen Amper-Shows auf der Webseite von SRF Virus zum Nachhören. Während der Herbst bereits vor der Tür steht, geht es für deine Kuratierköpfe zurück in den Keller. Und da es nächste Woche bei Virus ausschließlich Schweizer Musik gibt, steppen wir ein bisschen unser Game offen und showcase ebenfalls ausschließlich Musik aus der Heimat. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Wir hören uns nächste Woche bei einer weiteren Folge von Ampere. Mit mir und Benny, hier auf SRF Virus.